Hi people! Hallo Leute! Sorry, we entered a minute late. Sorry, wir sind eine Minute zu spät dran. I take the blame. Und es ist meine Schuld. I'm studying and preparing and studying and preparing and there's a million things I want to share. Ich studiere und bereite mich vor und es gibt eine Million Dinge, die ich gerne mitteilen möchte. You have to learn how to pray, people. Ihr müsst lernen, wie man betet, Leute. You really have to learn. Das müsst ihr wirklich lernen. Oh, what's happening is beautiful. Und was passiert ist herrlich. The messages are really amazing. Die Botschaften, die ich bekomme, sind so fantastisch. I think some of you need to buy my book, The Power to Forgive. Einige von euch müssten mein Buch, Die Kraft zu vergeben, lesen. Because you probably have to forgive me for not answering your question. Denn ihr müsst mir wahrscheinlich vergeben, weil ich eure Fragen nicht beantworte. I can't. Ich schaffe es nicht. My emails are backed up. You wouldn't believe it. Meine E-Mails stapeln sich. Es ist unvorstellbar. My Telegram, my WhatsApp, my Instagram. I just can't respond. Mein Telegram, Instagram, WhatsApp. Ich kann einfach nicht mehr darauf antworten. So it's not because I don't want to. I just do not have the capacity. Es ist nicht, dass ich nicht will. Ich habe einfach keine Kapazität dazu. Okay, Daniel knows that. Daniel weiß das. I'm so behind on so many things I need to do. Ich bin so hinten dran bei so vielen Dingen, die ich machen muss. Anyhow. Okay. We've got almost 600 people here. Wir haben fast 600 Leute hier. Let's go. Na, lass uns anfangen. I'm gonna just quickly recapture some things. Ich werde kurz ein paar Sachen wiederholen. I think there are 4 more days of my book promotion. Ich denke, mein Buchangebot gilt noch 4 Tage. The New Covenant together with the No Limits for 50 instead of 70. Leben in der Fülle des neuen Bundes und Leben ohne Begrenzungen für 50 statt 70 real. And I told you I'm doing this only so that you can understand the New Covenant. Und ich habe gesagt, dass ich das nur tue, damit ihr den neuen Bund verstehen könnt. Because if you don't, wenn ihr ihn nämlich nicht versteht, what I'm teaching you here on prayer, it really won't make sense. Dann macht das, was ich hier über Gebet lehre, kein Sinn. I also understand, ich verstehe auch, that your mind is going crazy. Dass euer Denken total verrückt spielt. And you have a million questions. I understand. Und dass ihr 1000 Fragen habt. Same thing happened to me when the Lord began to teach me in 82. So ging es mir auch, als der Herr 1982 anfing, mich zu lehren. You can buy my books. Ihr könnt meine Bücher beim Aufbruch Verlag kaufen. rhlibreria.com com.br bei Gemeinde auf dem Weg Medien. But on my bio on top. Aber ihr könnt auch in meinen Instagram die Links. You click on Linktree. Auf Linktree klicken. On Linktree you will come directly to the page where you can buy my book. Und da kommt ihr direkt in den Shop, wo es die Bücher zu kaufen gibt. First read the New Covenant. Lies zuerst den neuen Bund. Then you read No Limit. Und lies dann keine Begrenzungen. It's gonna blow your mind open. Das wird dein Denken aufbrechen. You will not understand what I teach here if you don't understand the New Covenant. I have to say it again, you won't. Du wirst das, was ich hier lehre, nicht verstehen, wenn du den neuen Bund nicht verstehst. Ich sag's noch einmal, es geht nicht. You can't. Es geht einfach nicht. Whatever. All lives will be on YouTube. Alle Lives kommen auf YouTube. Every single one of them. Jedes einzelne. We have done already, I think, 11. This is number 12. Wir haben schon 11 gemacht. Das ist, glaube ich, Nummer 12. And, no, this is number 12. Ja, das ist Nummer 12. Today, all apart from tonight, will be on YouTube. Alles bis heute wird auf YouTube stehen. So, listen to all of them. Hört es euch alles an. If you have entered, for instance, in number 6, oh, you will be totally confused. Wenn du zum Beispiel bei Nummer 6 angefangen hast, wirst du total verwirrt sein. So, I can only tell you, listen to it maybe over and over again. Ich kann nur sagen, hör es dir an, immer und immer wieder. I have a Telegram channel. Ich habe einen Telegram-Kanal. And if you go to my canal Telegram. Und wenn du dorthin gehst, you can inscribe. I do a devotion every day, 6 or 7 minutes long. Da kannst du dich einschreiben. Ich mache jeden Tag eine Andacht für 6 oder 7 Minuten. Listen, people. Hört zu, Leute. I said that I will only do Monday, Tuesday, Wednesday because then I'm flying to America and to Europe. Ich habe gesagt, dass ich nur Montag, Dienstag und Mittwoch mache, weil ich dann nach Amerika und nach Europa fliege. I'm not going to America and to Europe. Aber ich gehe nicht nach Amerika und Europa. You know why? Wisst ihr warum? Because the government decided that once I go to Europe, they're not going to let me come back here for 2 weeks. Weil die Regierung beschlossen hat, wenn ich nach Europa gehe, dann werden sie mich 2 Wochen lang nicht heimkommen lassen. So, I decided to stay here. Darum habe ich beschlossen, hier zu bleiben. And I'm doing the conference in German in live. Und ich mache die Konferenz auf Deutsch als live. Look at this. Somebody put this here. Schaut, jemand hat das gepostet. So, do you know what this means for you? Wisst ihr, was das für euch bedeutet? We have 6 more lives on prayer of the new covenant. Wir haben 6 weitere Lives über Gebet im neuen Bund. Today through until Friday, 8 o'clock at night. Von heute bis Freitag um 20 Uhr abends. And on Saturday 2 o'clock in the afternoon. Und am Samstag um 2 Uhr nachmittags. I'm gonna turn the comments off. Ich stelle die Kommentare ab. So we have 6 more lives just in prayer of the new covenant. Then I will be able to teach everything. Also noch 6 weitere Lives über Gebet im neuen Bund, so kann ich euch alles lehren. I will teach on intercession, I will teach on spiritual warfare, I will teach on fasting. Ich werde euch über Fürbitte lehren, geistliche Kampfführung und über Fasten. So just be patient. Also bitte seid geduldig. Don't panic. Und keine Panik. Also Matthäus, my son in Brasilia. Außerdem mein Sohn hier in Brasilien, Matthäus. Matthäus Correa. Matthäus Correa. He's doing a great series of teaching on finances and tithing and all that. Er macht eine großartige Lehrserie über Finanzen und Zehnten und dergleichen. One of our greatest problems in prayer. Eines unserer größten Probleme im Gebet. Of course, is we pray wrong. Ist natürlich, dass wir falsch beten. But another one of the greatest problems is that we pray without faith. Aber ein größeres Problem ist, dass wir ohne Glauben beten. Listen, people. Hört zu, Leute. I'm gonna tell you this as loving and as kind as I can. Ich sage euch das so liebevoll wie möglich. If you would live your life by appropriating faith. Wenn ihr euer Leben im nehmenden Glauben leben würdet. Probably 90% of the stuff that you're praying, you wouldn't even have to think about. Müsstet ihr wahrscheinlich nicht mal nachdenken über 90% der Dinge, für die ihr jetzt betet. Look, let me tell you again. You're free to disagree. Ich sage es nochmals. Ihr seid frei, mir zu widersprechen. People ask me all the time. My husband doesn't agree with what you're teaching. My wife doesn't agree. My pastor doesn't agree. Leute sagen ständig, mein Mann stimmt nicht mit dir überein. Meine Frau nicht. Mein Pastor auch nicht. Don't argue, please. Don't argue. Bitte diskutiert nicht. Let them believe what they want to believe. Lasst sie glauben, was sie wollen. I let you believe whatever you want to believe. Ich lasse euch glauben, was immer ihr glauben wollt. You don't have to agree with me. You're free. Ihr müsst nicht mit mir überein. Stimmt, ihr seid frei. You know, it's like, I'm not gonna argue with anybody. This is what you have to believe. Ich diskutiere mit niemandem und sage, das müsst ihr glauben. No, you believe what you want to believe. Nein, du kannst glauben, was du glauben willst. If you want to live in the old covenant or in a mixture, that's fine. Wenn du im alten Bund leben möchtest oder in einer Vermischung, dann ist das in Ordnung. I'm not gonna suffer if you live in the old covenant, you suffer. Ich leide nicht darunter, wenn du im alten Bund lebst, aber du leidest. So don't fight with people about this thing. Also streite nicht mit Leuten wegen dieser Dinge. Something else, people always talk to me about spiritual covering. Und Leute sprechen mich immer wieder an über geistlichen Schutz. If you would know how many people have asked me to be their spiritual covering. Wenn du wüsstest, wie viele Leute mich das schon gefragt haben. I've been offered money if I would do the spiritual covering of some people. Mir wurde Geld angeboten, wenn ich den geistlichen Schutz von einigen Leuten übernommen hätte. I will never be the spiritual covering of anybody. Ich werde niemals der spirituelle Schutz von irgendjemandem sein. I'm sorry to shock you. Sorry, dass ich euch schocke. But I believe that's the spirit of the Antichrist. Aber ich glaube, dass dies der Geist des Antichristen ist. Sorry. Sorry. That's what I really believe. Das glaube ich wirklich. You know, if people tell you, wenn Leute dir sagen, that you can't preach, you can't start a church, you can't lead a cell group, you can't baptize people because you don't have a spiritual covering. Dass du nicht lehren kannst und keine Gemeinde beginnen kannst, keine Kleingruppe leiten, nicht taufen darfst, weil du keinen geistlichen Schutz hast. Here's what I advise you. Dann rate ich dir. Smile and keep doing it. Lächle und mach einfach weiter. You know why? Weißt du warum? Do you know who my spiritual covering is? Weißt du, wer mein geistlicher Schutz ist? Jesus and his blood. Jesus und sein Blut. I will never accept any other spiritual covering in my life. Ich werde niemals einen anderen geistlichen Schutz in meinem Leben akzeptieren. And neither should you. Und du solltest das auch nicht tun. Look. The Bible says, schau, die Bibel sagt, there is God, es gibt Gott and there is man, und es gibt Menschen. And between those two is one mediator. Und zwischen diesen beiden ist ein Mittler. Here my, I just use whatever I have here. Ich nehme einfach, was ich hier da habe. Here are my glasses. Das ist meine Brille. That's you. Das bist du. Here is God. Und hier ist Gott. Okay. And now you need somebody between you and God. Und nun brauchst du jemanden zwischen dir und Gott. You need a spiritual covering. Du brauchst eine geistliche Abdeckung, einen Schutz. Because you need somebody that's between God and you. Denn du brauchst jemanden zwischen dir und Gott. Here's what the Bible says. Die Bibel sagt. I love Jesus and I love the Bible so much. It's so simple. Ich liebe Jesus und ich liebe die Bibel so sehr. Es ist so einfach. Gospel is simple. Das Evangelium ist einfach. There's God and there's man. Hier ist Gott und hier sind die Menschen. And between those two, the interest is God. choice. There's only allowed to be one mediator. Und zwischen diesen beiden darf nur ein Vermittler sein. I'm not a very good Jesus, but it's Jesus. Und auch wenn ich keinen guten Gegenstand habe, das ist Jesus. So the Bible says there's one mediator, one that is in between God and man, and it's the man Jesus Christ. Also die Bibel sagt, es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, und das ist der Mensch Jesus Christus. So between you and God, there's only to be allowed one person, and that person is called Jesus. Zwischen dir und Gott ist also nur eine einzige Person erlaubt, und diese Person heißt Jesus. Bible says it's the only mediator. Die Bibel sagt, der einzige Mittler. So what do we do? Und was machen wir? We going to switch out Jesus. Wir tauschen Jesus aus. Because religion told us. Weil Religion uns gelehrt hat. We need a spiritual covering. Dass wir geistlichen Schutz brauchen. So remember, this is you. I'm going to put you up here in the glass. Erinnere dich, das bist du. This is you. Das bist du. There is God. Da ist Gott. And there is Jesus. Und da ist Jesus. But religion told you Jesus is not good enough. Aber Religion hat dir gesagt, Jesus ist nicht gut genug. Spiritual covering. Du brauchst einen geistlichen Schutz. There is your apostle. Hier ist deine your pastor. So pastor. There is your supervisor. Supervisor. Da ist dein geistlicher Schutz, dein Apostel, dein Pastor, dein Vorgesetzter. You've actually accepted the spirit of Antichrist. Und wenn du das akzeptierst, hast du in Wirklichkeit den Geist des Antichristen in deinem Leben akzeptiert. Antichrist doesn't mean against Christ, it means instead of Christ. Antichrist bedeutet nicht gegen Christus, es bedeutet anstatt Christus. See, when the Antichrist comes, he doesn't come standing up and saying he's against. He's coming up and saying he's the good guy who's going to fix all your problems like Jesus. Wenn der Antichrist kommt, wird er nicht aufstehen und sagen, dass er gegen etwas ist. Er wird kommen und sagen, dass er der Gute ist und alle eure Probleme löst, wie Jesus. In the original Greek, the word anti means instead of. Im griechischen Urtext bedeutet das Wort anti anstatt. So if you need a spiritual covering that is not Jesus, wenn du also einen geistlichen Schutz brauchst, der nicht Jesus ist, you have taken somebody instead of Christ. That means you've taken an antichrist. Dann hast du jemanden anstatt Christus genommen. Das heißt, du hast einen Antichrist genommen. If your pastor says to you, wenn dir dein Pastor sagt, I am your spiritual covering, ich bin dein geistlicher Schutz. Run. Renn weg. Run. Renne. As quick as you can. So schnell wie du kannst. You need to get out of that spiritual covering because it's the spirit of Antichrist. Du musst aus diesem geistlichen Schutz herauskommen, denn es ist der Geist des Antichristen. It's really funny that many churches preach the priesthood of all believers, but yet they're gonna have a high priest that somebody else except Jesus. Es ist so komisch, dass viele Gemeinden das allgemeine Priestertum predigen und dennoch haben sie einen Hohepriester, der jemand anderes als Jesus ist. The only high priest is Jesus. Der einzige Hohepriester ist Jesus. Gott. Jesus. Jesus. You. Du. Don't allow anything else. Erlaube nichts anderes. Did you get that? Hast du das verstanden? I think it's pretty clear. Ich denke, es ist ziemlich einfach. Now, I know it's hard for some of you. Ich weiß, es ist schwer für manche von euch. It's hard for some of you pastors. Und es ist schwer für einige von den Pastoren. It's wonderful for me. Aber es ist wunderbar für mich. I've been in the ministry for 40 years. Ich bin seit 40 Jahren im Dienst. It's nothing more wonderful for me than to connect the people directly with Jesus and through him to the Father. It's the most beautiful. Es gibt nichts Schöneres für mich, als Menschen direkt mit Jesus und durch ihn mit dem Vater zu verbinden. Das ist das Allerherrlichste. Look how much we have prayed for God to bless the things that we are doing. Schaut, wie oft haben wir gebetet, dass Gott die Dinge segnet, die wir tun. You know, people say, Reinhard doesn't like it when God, I say, God bless you to him. Und die Leute sagen, Reinhard mag es nicht, wenn ich zu ihm sage, Gott segne dich. I don't, but you can say whatever you want. Ich mag es nicht, aber du kannst natürlich sagen, was du willst. You know, I really don't care what you say to him, but it's your life. Du kannst zu anderen sagen, was du willst, es ist dein Leben. But I don't like it. Aber ich mag es nicht. Because the new covenant and what I have in Christ has become such a powerful reality. I don't want to ever go away from that. Denn der neue Bund und das, was ich in Christus habe, ist so eine kraftvolle Wirklichkeit geworden, dass ich niemals davon abweichen will. So, just think with me about this. Denkt also mit mir darüber nach. How much we have prayed for God to bless what we do. Wie viel wir gebetet haben, dass Gott segnet, was wir tun. Do you remember one of the first things that I taught you about prayer? Erinnert ihr euch an eines der ersten Dinge, die ich euch über Gebet gelehrt habe? One of the first things. Eine der ersten Sachen. Prayer in the new covenant is not trying to convince God to do anything. Gebet im neuen Bund ist nicht, Gott von irgendetwas zu überzeugen. Prayer in the new covenant is aligning your heart with his heart. Gebet im neuen Bund ist, euer Herz mit seinem Herzen in Übereinstimmung zu bringen. So think. Denk nach. Let's say for instance. Zum Beispiel. I'm doing orphanages because I believe that's what God wants me to do. Ich baue Waisenhäuser, weil ich glaube, dass Gott möchte, dass ich das tue. I don't believe that because God told me so. Ich glaube das nicht, weil Gott es mir das gesagt hat. I believe because he already wrote it in the Bible. Ich glaube es, weil er es schon in der Bibel geschrieben hat. The real religion is to take care of orphans and widows. Die echte Religion ist, sich um Waisen und Witwen zu kümmern. So what does it mean? Und das heißt, if I'm doing what he wants me to do, I don't need him to ask him to bless this anymore. Wenn ich tue, was er von mir möchte, dann brauche ich ihn nicht mehr darum zu bitten, dass er es segnet. Imagine. Stellt euch vor, you have a father. Du hast einen Vater. He's a really, really good father. Er ist ein richtig guter Vater. He's the most amazing father you can ever imagine. Er ist der fantastischste Vater, den du dir überhaupt vorstellen kannst. This father has a business. Dieser Vater hat eine Firma. And this father says to you. Und der Vater sagt zu dir, my son, my daughter. Mein Sohn, meine Tochter, I want you to do this in this company. Ich möchte, dass du Folgendes in der Firma tust. That's what I want you to do because I believe you can do it. You're the right person for it. It's exactly the right thing. So please do this. Ich möchte, dass du das tust, weil ich glaube, dass du es kannst. Du bist die richtige Person. Es ist die richtige Sache. Also bitte mach es. How do you think your father would feel? Was denkst du, wie würde sich dein Vater fühlen? If you come to him like this. Wenn du zu ihm kommst und sagst, my wonderful father. Oh, mein wundervoller Vater. Just give me the money so I can do what I need to do. Bitte gib mir das Geld, damit ich tun kann, was ich tun soll. Father, please give me all the tools so I can do what you want me to do. Please, please, please, please. Bye. Vater, gib mir bitte alle Werkzeuge, damit ich das tun kann, was du von mir willst. Bitte, bitte, bitte. And then you come to me and say, Father, you told me to do this, but how can I do it? Jeden Tag kommst du zu ihm und sagst, Vater, du hast mir gesagt, dass ich dies und das machen soll, aber wie? Gib mir das Geld, bitte. That's what we do. Aber genau das machen wir. That's how religion told us to pray. Genauso hat uns Religion beigebracht zu beten. If you're doing what he wants you to do, you don't need to ask him anymore for nothing. Wenn du das tun willst, was er von dir möchte, dann brauchst du ihn um nichts mehr zu bitten. But I don't have the ability. Aber ich habe die Fähigkeit nicht. B.S. B.S. Bullshit. Quatsch. Ah. Es ist Quatsch. Okay, okay. But Lord, isso é uma bobagem, se você. Isso é na verdade uma bobagem que você está falando. Lord, I don't have the ability. Aber Herr, ich habe die Fähigkeiten nicht. Listen to me. Hört mir gut zu. What is missing is appropriating faith. Was fehlt, ist nehmender Glaube. His victory is your victory. His strength is your strength. His energy is your energy. Sein Sieg ist dein Sieg. Seine Stärke ist deine Stärke. Und seine Energie ist deine Energie. So instead of praying and asking for him to bless what you are doing. Anstatt zu beten und zu beten und bitten, dass er segnet, was du tust. Why don't you find out what he wants you to do? Warum findest du nicht heraus, was er möchte, dass du tust? Never again ask him to help you. Und dann bitte ihn nie wieder darum, dir zu helfen. Never ask him to bless you. Bitte ihn nie wieder, dich zu segnen. Go like this. Mach es so. Why? This is what the Father wants me to do. Okay, der Vater möchte, dass ich das tue. I'm in Christ. Christ is in me. Ich bin in Christus. Christus ist in mir. So I can do all things. Also kann ich alle Dinge tun. Through Christ to strength. Durch Christus, der mich stärkt. I have the wisdom of Jesus. Ich habe die Weisheit von Jesus. Because he's become my wisdom. Denn er wurde zu meiner Weisheit. I have his strength. Ich habe seine Kraft in mir. So let's go. Und dann legen wir los. Thank you. Quit asking. Say thank you. Believe and go. Danke. Hör auf zu bitten. Sag danke, glaube und geh los. It's really quite simple. Es ist wirklich so einfach. In English you would say it's not rocket science. Man könnte auch sagen, es ist keine höhere Mathematik. You know, I think it was in 82. Ich glaube 1982. I was in the ministry already and it was a very complicated situation. Very, very, very hard. Ich war schon im Dienst und es war eine sehr komplizierte Situation. Wirklich schwer. So 21 years old. Ich war 21 Jahre alt. Yeah, overnight I was put in a huge responsibility. Und bekam über Nacht eine enorme Verantwortung aufgeladen. I was fasting and praying, fasting and praying. Ich fastete und bete. So intensely. So intensiv. Trying to convince God. Und versuchte Gott zu überzeugen. Back and I think, oh Jesus, how did I not have a heart attack early? Wenn ich zurückschaue, denke ich, oh Jesus, wie kommt es, dass ich nicht früher schon einen Herzinfarkt hatte? You know how? Wisst ihr warum nicht? Because thank God, very soon the Lord told me about the new covenant. Weil der Herr mir schon sehr bald den neuen Bund erklärt hatte. I was stressed, I was worried all the time. Ich war andauernd gestresst und besorgt, ständig. So I was praying, God help me, God help me, God help me. Und dann betete ich, Gott hilf mir, Gott hilf mir, Gott hilf mir. And the Lord said. Und der Herr sagte. That's a very stupid prayer. Reinhard, das ist ein sehr dummes Gebet. Listen. Hör zu. Lord, help me. Is this a stupid prayer? Herr, hilf mir, ist ein dummes Gebet? That's a humble prayer. Aber das ist doch ein demütiges Gebet. I'm so humble. I'm asking God to help. Ich bin doch so demütig und bitte den Herrn, mir zu helfen. But I knew it was the voice of the Lord. Aber ich wusste, dass es die Stimme des Herrn war. So I said, Lord, if it's a stupid prayer to ask you to help me, what's a good prayer? Ich fragte, Herr, wenn es ein dummes Gebet ist, dich um Hilfe zu bitten, was ist dann ein gutes Gebet? He said, well, why don't you surrender yourself and simply say, Lord, here I am, use me. Er sagte, warum gibst du mich dich mir nicht einfach hin und sagst, hier bin ich, gebrauche mich. All the light bulbs went on in my brain and in my heart. Sämtliche Lichter in meinem Kopf und meinem Herzen sind angegangen. So since then I said, I surrender, use me. Seitdem sage ich einfach, ich gebe mich hin. Here's the difference. Hier ist der Unterschied. If you ask him to help you, you work very, very, very hard and he's going to help you, but it's going to be very tiring. Und wenn du ihn darum bittest, dir zu helfen, arbeitest du sehr, sehr schwer und er wird dir helfen, aber es wird sehr ermüdend sein. But if you let him use you, aber wenn du dich von ihm gebrauchen lässt, he does it. Dann macht er es. He just uses your body. Er verwendet einfach deinen Körper. But he does it. Aber er tut es. He gets all the glory. Er bekommt alle Ehre. You get none. Und du keine. But he doesn't get tired because he never gets tired, and neither do you get tired because he does it through you. Aber er wird nie müde, denn er wird niemals müde, und du wirst auch nicht müde, denn er tut's durch dich. So we need to really, really understand giving thanks is one of the keys in the prayers of the new covenant. Wir müssen wirklich, wirklich verstehen, dass Danken einer der Schlüssel im neuen Bund ist. Please, people, if you are still now at life number 12, if you are still getting hung up on Matthew 7, bitte Leute, wenn ihr immer noch jetzt im Life 12 an Matthäus 7 festhängt, ask and seek and knock. Bitte suchet und klopfet. I don't think I can help you anymore. Dann denke ich, dass ich dir euch nicht mehr helfen kann. I've told you. Ich habe euch gesagt, many things that Jesus said never apply to you. Never, ever, ever. You don't even have to explain them. They don't apply to you. Period. Viele Dinge, die Jesus gesagt hat, treffen nicht auf euch zu. Niemals. Ihr müsst sie noch nicht einmal erklären. Sie treffen nicht auf euch zu. Punkt. Reinhard, explain to me Matthew 7. Reinhard, erkläre mir Matthäus 7. There is really nothing to explain. Da gibt es wirklich nichts zu erklären. It's not for you. Es ist nicht für euch. But Jesus said it. Aber Jesus hat es gesagt. Yes, he also said, cut off your hand. Ja, er hat auch gesagt, schlag deine Hand ab. He also said that you should obey the law. Und gehorche dem Gesetz. He also said this. Er sagte auch, listen to this. Hört euch das an. He said the kingdom of God suffers violence and the violent will press into it. Das Reich der Himmel leidet Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. None of them, he said to you, none of them applies to you. Nichts davon sagt er zu euch, nichts davon trifft auf euch zu. Simply because the kingdom of God doesn't suffer violence. Und es trifft nicht zu, weil das Reich Gottes nicht leidet. Habt ihr mich gehört? Jesus conquered the kingdom. Jesus hat das Reich erobert. He destroyed the devil on the cross. Er zerstörte den Teufel am Kreuz. And then he put you inside of the kingdom. Und dann stellte er dich mitten ins Reich Gottes. Grabbed you. Er hat dich gepackt. And he said, I'm gonna throw you into the kingdom. Und er sagt, bam, ich werfe dich ins Reich Gottes hinein. There's nothing you need to do. Du musst nichts weiter tun. Believe. Glaube es einfach. Faith. Glaube. That's a difficult thing. Und das ist die einzige Schwierigkeit. So, what about our personal prayer life? Wie ist das nun mit unserem persönlichen Gebet? So, Reinhard, how do you spend praying every day? Reinhard, wie betest du denn dann jeden Tag? Well, I'm gonna teach about the Lord's Prayer tomorrow. Ich lehre morgen über das Vaterunser. I don't think today we have time. Denn heute haben wir, glaube ich, nicht genug Zeit mehr. Then I will also teach about intercession probably the day after on Wednesday. Dann lehre ich auch über Fürbitte wahrscheinlich am darauffolgenden Tag. But then one day about spiritual warfare, one day about fasting. Dann einen Tag über geistliche Kampfführung und einen über Fasten. But look. Aber schaut. It's so funny how many people told me the same thing. Es ist lustig, dass mir so viele Leute dasselbe gesagt haben. Oh, by the way, people still ask days after, what are the two verses? Und übrigens, Leute fragen immer noch, Tage später, nach den zwei Versen von Samstag. Ephesians 1, 3. Epheser 1, Vers 3. 2 Peter 1, 3. 2. Petrus 1, Vers 3. So here is what have asked me pastors and leaders and people all over the world. Also was mich Pastoren und Leiter aus der ganzen Welt gefragt haben. Reinhard, 30 minutes? Reinhard, 30 Minuten lang? Without asking God anything? Ohne Gott irgendetwas zu bitten? I tried, but I didn't know what to do. Ich habe es versucht, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Are you married? Bist du verheiratet? Do you have a boyfriend, do you have a girlfriend? Hast du einen Freund oder eine Freundin? Are you engaged? Bist du verlobt? Let me ask you a question. Dann will ich dich etwas fragen. If you have to spend 30 minutes with the person that you love. Wenn du 30 Minuten verbringen musst mit der Person, die du liebst. You're not allowed to ask him to do things for you. Und du sie nicht etwas bitten darfst, für dich zu tun. Wash my clothes, iron my clothes, make some food, fix this, fix that. Zum Beispiel, wasch meine Klamotten, bügle sie, mach mein Essen, repariere dies und das. You're not allowed to do that. Das darfst du nicht tun. You don't know what to do for 30 minutes? Dann weißt du nicht, was du 30 Minuten lang tun sollst? You don't? Wirklich nicht? I know what to do with my wife for 30 minutes without asking her what to do for me. Ich weiß, was ich mit meiner Frau 30 Minuten lang mache, ohne sie zu bitten, irgendetwas für mich zu tun. Just think. Denk nach. I've already given you 2 verses. Ich habe euch schon 2 Verse gegeben. Imagine if you wouldn't have a verse. Stell dir vor, du hättest diese Verse nicht. You wouldn't know what to do for 3 minutes. Du würdest keine 3 Minuten lang wissen, was du tun sollst. But look, I'm going to help you out a little bit because the whole purpose of this life is to help you. Ich helfe euch ein bisschen aus, denn der ganze Zweck von diesen Lives ist, dir zu helfen. So I told you, you say thank you. Ich habe dir gesagt, du dankst. And then I also told you, you meditate. Und dann meditierst du. Meditate means to think and create thoughts. Meditieren bedeutet zu denken und Gedanken zu entwickeln. So I'm gonna make it practical. Ich mache das jetzt praktisch. But before I have to tell you this. Aber zuvor muss ich euch noch dies sagen. There is scientific research. Es gibt wissenschaftliche Forschungen, it says this, die besagen, that if you really, really carefully pay attention, wenn du wirklich, wirklich genau aufpasst, when somebody's trying to teach you something, wenn jemand versucht, dir etwas beizubringen, closely pay attention, du passt genau auf, put every distraction away. Du schiebst alle Ablenkungen zur Seite. And then you apply, put into practice. Und dann setzt du es in die Praxis um. You will actually retain between 400 and 600% more. Wenn du das tust, dann bekommst du davon 400-600% mehr zurück. And this is one of the problems. Und das ist eines der Probleme. Many people listen to these lives half-heartedly. Viele Leute hören diese Lives halbherzig an. Lots of things going on. Eine Menge andere Dinge passieren nebenher. Another phone by the side. Da liegt noch ein Telefon daneben. Other people are talking to them. Andere Leute reden mit dir. Maybe you don't have another chance. Vielleicht hast du keine andere Möglichkeit. That's why we save them on YouTube. Und darum speichern wir die Lives auf YouTube. We even put them on Spotify as audio. Wir legen sie sogar als Audio auf Spotify. So you can download them and you can go to a quiet place and focus. Damit du sie herunterladen kannst und an einem ruhigen Ort dich konzentrieren kannst. Because I understand, you really have to grasp it, so you have to pay attention. I know that. Denn ich weiß, du musst wirklich es begreifen und aufpassen. Ich verstehe das. I understand how the heart and how the brain works. I've studied that for a few decades. Ich verstehe, wie das Herz und das Gehirn funktionieren. Ich habe das ein paar Jahrzehnte lang studiert. So here's, I'm gonna help you very practically. Also, jetzt wird's ganz praktisch. 30 minutes. 30 Minuten. The first thing is you do nothing else, but you just say thank you, thank you, thank you. Das erste, was du machst, ist nichts anderes als danke, danke, danke zu sagen. Thank you. Einfach danke. For whatever you can think. Für alles, woran du denken kannst. Do you know what the Bible says? Weißt du, was die Bibel sagt? I believe it's Ephesians 5:20. Ich glaube, es ist in Epheser 5, Vers 20. For everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Dankt alle Zeit für alles, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. So, give thanks. Also danke einfach. Then you take this first verse. Und dann nimmst du den ersten Vers. It starts like this. Then er beginnt so, gepriesen sei der Gott. That's how the scripture starts. So fängt er an. So you take it and you say, oh, thank you, God, you're so amazing. Thank you, thank you, thank you. Also nimmst du diese Botschaft und sagst, oh danke Gott, du bist so fantastisch, danke, danke. Thank you for the cross. Danke für das Kreuz. Thank you for the finished work. Danke für das vollbrachte Werk. Thanks be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Dank dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. God, you're the Father, thank you. Gott, du bist der Vater, danke. And then you begin to take this verse. Und dann nimmst du diesen Vers. Who has blessed you? Der dich gesegnet hat. Father, I thank you that there is no blessing left for me. Vater, ich danke dir, dass kein Segen mehr übrig ist. Wow. Wow. And then you quiet your heart. Und dann beruhigst du dein Herz. And you just keep thinking what it means that you are blessed with every single blessing. Und dann denkst du weiter darüber nach, was es bedeutet, dass du mit jeder einzelnen Segnung gesegnet bist. Every blessing, Lord, you're so good. Jede Segnung, Herr, oh, du bist so gut. Wow, every blessing, Lord, this is so beautiful. Wow, jede Segnung, Herr, das ist so toll. That's incredible. Es ist unglaublich. Let your thoughts go crazy, what it means to be blessed with every blessing. Lass deinen Gedanken freien Lauf, was es heißt, dass du mit jeder Segnung gesegnet bist. And just keep thinking that you are blessed and telling him what it means. Be creative in your word. Und denk drüber nach, was es heißt, dass du gesegnet bist, und sag es ihm immer wieder, was das bedeutet. Sei kreativ mit deinen Worten. You see, Jesus is praying for you every day. Did you know that? Jesus betet jeden Tag für dich. Wusstest du das? Look what it says in Hebrews chapter 7 verse 25. Schau, was in Hebräer 7 Vers 25 steht. I think it's such a beautiful scripture. Ah, es ist so wunderschön. Therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus betet für dich. Always. Immer. Guess what Jesus is doing when you're sleeping. Rate mal, was Jesus tut, wenn du schläfst. He's praying for you. Er betet für dich. So why did you wake up and say, oh, you're praying for me, thank you, Jesus, you're so amazing. Warum wachst du nicht einfach auf und sagst, oh, du betest für mich, danke, das ist toll. Look at this. Schaut euch das an. I find this very interesting. Ich finde das sehr interessant. Romans 8, 26. Römer 8, Vers 26. Likewise, the Spirit also helps us in our weakness. Ebenso. 26, yeah. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. But we don't know what to pray. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. But the Spirit himself makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. So listen to this. Also hört zu. There is the Father. Da ist der Vater. There is the Son. Der Sohn. Holy Spirit. Und der Heilige Geist. Three in the Godhead. Zwei in der Dreieinigkeit. Two of those three are busy praying for you. Und zwei von diesen drei sind ständig damit beschäftigt, für dich zu beten. The Holy Spirit is interceding for you and Jesus. They're both interceding. Der Heilige Geist tritt für dich ein und Jesus auch. Beide beten für dich. Like, and we make Christian life complicated. Und wir machen das christliche Leben so kompliziert. And listen, religion makes everything complicated. Christianity is super, super, super easy. Nur zur Religion macht alles so kompliziert, aber das Christentum ist super, super einfach. There is a Father who loves you. Totally crazy and radical. Da gibt es einen Vater, der dich vollkommen und absolut liebt. There is a Jesus who is so passionate about you, he wants to marry you. He can't wait for the wedding. Es gibt Jesus, der so leidenschaftlich für dich ist, dass er dich heiraten will und er kann die Hochzeit kaum erwarten. And there is a Holy Spirit who is always wanting to help you. Und da ist ein Heiliger Geist, der dir immer helfen will. And two of those three are busy praying for you. Und zwei von diesen dreien sind damit immer damit beschäftigt, für dich zu beten. What? It's the problem, people. Also, was ist das Problem, Leute? I tell you what's the problem. Religion. Ich sag euch, was das Problem ist. Religion. God still has to bless us. Gott muss uns immer noch segnen. God still has to do stuff for us. Gott muss immer noch Dinge für uns tun. God still has to give things to us. Gott muss uns immer noch Sachen geben. It's all this awful religious thing that completely denies the cross. Das sind alles schrecklich religiöse Dinge, die das Kreuz vollkommen verleugnen. And there's something that I'm so passionate about. Und das ist etwas, wofür ich so leidenschaftlich bin. And that is to make the cross and the finished work of it, the cross, the center of Christianity. Ich möchte das Kreuz und das vollbrachte Werk zum Zentrum des Christentums machen. Listen, I'm not going to stop doing this. Hör zu, und ich werde nicht aufhören damit. Every day from all over the world I get the most amazing emails. Jeden Tag bekomme ich aus der ganzen Welt die fantastischsten E-Mails. I didn't count. I think you probably maybe I got 15 today. Just emails. Never mind WhatsApp, Instagram and Telegram. Ich zähle sie nicht. Heute waren es vielleicht 15, aber nur E-Mails, unabhängig von WhatsApp, Instagram und Telegram. People are telling me how their lives have been transformed to the finished work of the cross that I teach and preach. Die Leute erzählen mir, wie sich ihr Leben durch das vollbrachte Werk am Kreuz verändert hat, das ich lehre und predige. So you've got to get this problem focused prayer out of your mind. You've got to resist it. I know it's hard. No! Du musst dieses problemorientierte Beten aus deinem Denken herausbekommen. Das muss sein. Ich weiß, dass es schwer ist. Because the moment you stop and change the way you pray, I tell you what's gonna happen. Denn in dem Moment, in dem du aufhörst und die Art zu beten veränderst, passiert Folgendes. Number one, you have to break a habit that you've maybe had for decades. Zuerst einmal musst du eine Gewohnheit brechen, die du vielleicht seit Jahrzehnten hattest. Number two. Zweitens. You have to re-establish another habit. Du musst eine neue Gewohnheit entwickeln. Number three. Drittens. There are hard beliefs that are so powerful. Es gibt Glaubenssätze in unserem Herzen, die so kraftvoll sind. Because you have made them the absolute reality, even though they're not true. Denn du hast sie zur absoluten Realität gemacht, auch wenn sie nicht wahr sind. Now, every time you try to do what I teach you, your heart screams, That's wrong, that's wrong, that's wrong. Und wenn du nun tust, was ich dir beibringe, dann schreit dein Herz jedes Mal, das ist falsch, das ist falsch. Deep inside of you there is another scream. Aber tief in dir ist ein anderer Schrei. I want the freedom, I want the freedom, I want the freedom. Ich will die Freiheit, ich will die Freiheit. Listen to me. Hört mir zu. I'm just gonna tell you about two messages I received. Ich erzähle euch nur von zwei Nachrichten, die ich bekommen habe. Both of them brought tears to my... Beide von ihnen haben mein Herz weinen lassen. I don't want to mention the names of these two people. Ich werde die Namen dieser zwei Leute nicht nennen. I will probably post the testimony. Aber ich werde wahrscheinlich die Zeugnisse veröffentlichen. One lady, she's been suffering for, I don't remember the deal, it's quite a long time. Eine Dame litt seit sehr langer Zeit. She said to me that she's been crying out and crying out and crying out to God to heal her. Sie schrie immer wieder zu Gott, er möge sie heilen. Nothing happened. Und nichts passierte. She practiced what I taught. Und sie praktizierte, was ich lehrte. Stop asking. Sie hörte auf zu bitten. Billy, say thank you. Dankte. Billy. Glaube. Until your heart is convinced. Bis dein Herz überzeugt ist. Act. Und handle. You know what happened? Wisst ihr, was passierte? She told me she threw a whole bunch of medication into the trash because she's healed. Sie sagte, dass sie eine ganze Ladung Medikamente in den Abfall warf, weil sie geheilt ist. Good job, young lady. Gute Arbeit, junge Dame. Another lady. Eine andere Dame. Rio de Janeiro. Aus Rio de Janeiro. She sent me a video and she cried when she sent me the video and I cried and I watched the video. Sie schickte mir ein Video und so, sie weinte und ich weinte auch, als ich das Video sah. She's 46 years old. Sie ist 46 Jahre alt. And she never knew God or Jesus. Und sie kannte Gott oder Jesus nie. Because she was just distant from all of it. Sie hatte einfach keinen Bezug dazu. So I sent her some very simple videos explaining to her how passionately God loves her and a good God is and a bad religion is. Ich schickte ihr ein paar ganz einfache kleine Videos, die ihr erklärten, wie leidenschaftlich Gott sie liebt und wie gut er ist und wie schlecht Religion ist. She found Jesus. Sie fand Jesus. And she connected herself with God. Und sie verband sich selbst mit Gott. There are two things that touched me more than anything else she said in this video. Es gibt zwei Dinge, die mich mehr als alles andere in diesem Video berührten. Number one. Nummer eins. She said she has never felt so loved in her whole life. Sie sagte, sie hat sich noch nie in ihrem Leben so geliebt gefühlt. That's the gospel. Das ist das Evangelium. He loves. Er liebt. He loves unconditionally. Er liebt bedingungslos. Religion is trying to destroy the image of our beautiful, beautiful God. Religion hat versucht, das Bild von unserem wundervollen Gott zu zerstören. But the second thing that I loved so much. Und das zweite, was ich so sehr liebte. She said that she's going to pray and she's going to talk to God just the way she is. She's going to find her own way of communicating. Sie sagte, sie würde in Zukunft beten und mit Gott reden, einfach so wie sie ist. Sie hat ihren eigenen Weg der Kommunikation mit Gott gefunden. Thought, oh my goodness, I hope she will never get to a church that will destroy that in her. Ich dachte, oh mein Gott, ich hoffe, sie wird nie in eine Kirche gehen, die das in ihr zerstört. Where they teach us so many wrong ways to pray. Wo sie so viele falsche Arten zu beten lehren. Where they pray, it's like almost like God is deaf or dead or doesn't like you. Wenn sie dort beten, ist es fast so, als wäre Gott taub oder tot oder er mag dich einfach nicht. I hope that nobody ever is able to teach her that. Ich hoffe, dass niemand hier in der Lage sein wird, ihr das beizubringen. So, let me give you from my own personal prayer life. Aus meinem eigenen persönlichen Gebetsleben. But I'm sure there's going to be some tips in that'll help you. Da gebe ich euch ein paar Tipps, die euch hoffentlich helfen. See, I learned it from Jesus himself. Und ich habe das von Jesus selbst gelernt. Look what Mark 1 verse either 35 or 36 says. Schau, was Markus 1 Vers 35 sagt. No, 35 or 36, yeah. 35 oder 36. It says that an early before the day, I think it's 35, right? Yes. Look at what it says verse 35. Early before the daylight, Jesus got up and went to a deserted, to a quiet place, and there he prayed. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen, an einen stillen Ort und betete dort. This is a scripture that has touched me when I was a young guy, very young, maybe 40 years ago. Dies ist eine Bibelstelle, die mich sehr berührte, als ich noch ein junger Mann war, so vor 40 Jahren. Here's what touched me. Und Folgendes hat mich berührt. The very Jesus that did this. Genau dieser Jesus, der das tat, who got up, while it was still dark, der aufstand, als es noch dunkel war, finding a quiet place, und einen ruhigen Ort fand zum Beten, is the same Jesus who told us, don't use many words when you pray. Das ist derselbe Jesus, der uns gesagt hat, verwendet nicht viele Worte, wenn ihr betet. And I remember when I read this, this kind of pierced my heart. Und ich erinnere mich daran, als ich es las, durchbohrte es mein Herz. And here is why. Und das ist der Grund. Because the first question I asked myself was this. Denn die erste Frage, die sich mir stellte, war, if you have to get up in the middle of the night to pray, what are you going to do for hours if you can't talk aloud? Wenn du mitten in der Nacht aufstehst, um zu beten, was machst du dann stundenlang, wenn du nicht viel reden darfst oder sollst? Because Jesus told the disciples, don't use rituals and formulas, don't do that. Denn Jesus teilte den Jüngern mit, verwendet keine Rituale und Formeln, mach das nicht. You don't know what to do for 30 minutes, he spent most of the night in prayer, but he didn't talk a lot. Ihr wisst nicht, was ihr 30 Minuten lang tun sollt, aber er verbrachte die ganze Nacht im Gebet und er hat nicht viel geredet. Listen, I love, love, love, love, love prayer at night. Ich liebe, liebe, liebe, liebe Gebet in der Nacht. I love it. Ich liebe es. There have been several times, you know, like when Daniel goes to bed, that's when I already get up, but I go to bed late too. Es gibt etliche Situationen, dass ich aufgestanden bin, wenn Daniel ins Bett ging, aber ich gehe auch selbst spät ins Bett. I tell you why. Ich sage euch warum. I hate alarms. Ich hasse Wecker. I don't think God created alarms. Ich denke nicht, dass Gott Wecker geschaffen hat. I don't think God gave this idea to man. Ich glaube nicht, dass Gott sie den Menschen gegeben hat. It's like you sleep so good, suddenly. Du schläfst so gut und dann plötzlich, boah, dieser Lärm. Es ist schrecklich. So I said many, many, many years ago. Darum habe ich vor vielen, vielen Jahren gesagt, I said, Lord, I want you to wake me up every morning. Herr, ich will, dass du mich jeden Morgen aufwächst. I want you to wake me up to pray. Ich möchte, dass du mich aufwächst, um zu beten. Not to pray like this. Nicht, indem ich auf folgende Weise bete. Okay, lass uns beten. Bla, bla, bla. Not like that. Nicht so. So he wakes me up. Er wächst mich auf. Do you know when I wake up? Wisst ihr, wenn ich aufwache? This is so true. Das ist wirklich wahr. I always fall asleep praying and I always wake up praying. Ich schlafe immer ein beim Beten und ich wache immer betend auf. It's not easy. Debbie's already used to it. Es ist nicht leicht, aber Debbie hat sich mit daran gewöhnt. Yesterday she said to somebody, I'm used to when I wake up there's no husband next to me. I'm used to that. Gestern sagte sie zu jemandem, ich bin daran gewöhnt, dass kein Ehemann neben mir ist, wenn ich aufwache. But you know, sometimes like my son travels with me and he sleeps in the same hotel room with me. Aber manchmal reist mein Sohn mit mir zum Beispiel und er schläft mit dem gleichen Hotel. And sometimes I feel kind of, I don't feel sorry for them, but I get a little worried about them. Und es tut mir zwar nicht leid für sie, aber ich mache mir ein bisschen Gedanken. You know, because like they're trying to go to sleep and I'm laying on the bed and I say, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Denn sie versuchen zu schlafen und ich liege im Bett und sage, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. You know, if I wake up at 3 o'clock in the morning. Und wenn ich um 3 Uhr morgens aufwache. I don't wake up like this. Dann wache ich nicht so auf. Where is the Oh, wo ist das Badezimmer? I need to find. I don't wake up like that. Ich muss das Badezimmer finden, so wache ich nicht auf. Ask Jesus to wake me up. Wisst ihr, warum ich nicht so aufwache? Weil ich Jesus gebeten habe, mich aufzuwecken. So if I wake up at 3 o'clock in the morning, I wake up with Und wenn ich um 3 Uhr morgens aufwache, wache ich auf und sage, oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Debbie always says to me. Debbie sagt immer zu mir. If you would just shut up when you have to go to the toilet and not talk to Jesus, you could actually go back to sleep, you know? Wenn du einfach die Klappe halten würdest, wenn du aufs Klo gehen musst und nicht mit Jesus redest, dann könntest du wieder einschlafen. Weißt du das eigentlich? Here's the question. Hier ist die Frage. How can you not talk to Jesus if he wakes you up? Wie kannst du nicht mit Jesus reden, wenn er dich aufweckt? But can you imagine? Aber kannst du dir vorstellen? Imagine. Stell dir vor. Your husband or your wife. Dein Mann oder deine Frau. Passionately in love with them. Die du leidenschaftlich liebst, so they wake you up in the middle of the night. Sie wecken dich mitten in der Nacht auf, because they wanna be with you. Weil sie mit dir zusammen sein möchten. That's why they wake you up. They put you in a celestial corridor. So you wake up like this. Und du wachst so auf. Deine Frau weckt dich auf mit einem Kuss. You wake up like this. Und du wachst so auf. Hey, make me some breakfast. Hey, mach mir Frühstück. Wash my clothes. Wasche meine Sachen. Iron my clothes. Ich brauche meine Klamotten. Clean the house. Putz das Haus. Go shopping. Geh einkaufen. You wouldn't have a good marriage. Du hättest keine gute Ehe. Yet we treat Jesus just like this, who is our lover, our bridegroom, our closest friends, and then we wonder why our lives are so complicated. Und trotzdem behandeln wir Jesus genau so, der unser Liebhaber ist, unser Bräutigam, unser engster Freund, und dann fragen wir uns, warum unser Leben so kompliziert ist. We've made prayer something where we can use God to fix everything we want to be fixed. Wir haben Gebet zu etwas gemacht, bei dem wir Gott benutzen können, um alles zu reparieren, was wir uns wünschen. There's no more intimacy. Da gibt's keine Intimität mehr. Most people who have listened to this series and are trying to learn how to pray don't even know who Jesus really is. Die meisten Leute, die diese Serie anhören und versuchen richtig beten zu lernen, wissen gar nicht, wer Jesus überhaupt ist. Because I get lots of messages every day telling me this. I've been a Christian for 20 years. I didn't even know how wonderful Jesus is. Und das weiß ich, weil ich jeden Tag viele Nachrichten bekomme, in denen steht, ich bin seit 20 Jahren Christ und ich wusste nicht einmal, wie wunderbar Jesus ist. It's true. Das stimmt. Because we don't know how amazing he is and we don't understand the new covenant. Weil wir nicht wissen, wie genial er ist und weil wir den neuen Bund nicht richtig verstehen. We've treated prayer like this too. Haben wir Gebet so behandelt. So the first thing that I do. Das erste, was ich also tue. I find a quiet place. Ich suche mir einen ruhigen, stillen Ort. Schaut her. This is we're in our office now. That's where I like to pray. Wir sind hier in unserem Büro und hier bete ich sehr gerne. So I come up here in the middle of the night. Ich komme hier in der Nacht her. Look at this. Schau. Here is the door. Hier ist die Tür. When you open the door. Und wenn man die Türe öffnet. There is a sign. Da ist dieses Schild. See the sign? Seht ihr das Schild? The sign says Reinhard and Debbie Hitler. Da steht Reinhard und Debbie Hitler. So when Daniel comes up here. Wenn Daniel hierher kommt. This was at my office in the apartment in Goiânia. Das war in meinem Büro in unserer Wohnung in Goiânia. Because I usually get up before everybody else. Denn ich stehe normalerweise vor allen anderen auf. So whoever gets up and sees my door shut. Wenn die anderen aufstehen und sehen, dass meine Türe zu ist. If they see this. Und wenn sie das Schild sehen. They're allowed to enter. Dann können sie reinkommen. So I might read a book or whatever. Denn ich lese vielleicht ein Buch oder mache irgendwas anderes. But you know what I do when I get up to hang out with Jesus? Und wisst ihr, was ich mache, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe? I switch this around. Ich drehe das Schild um. You know what it says? Seht ihr, was draufsteht? It says, do not disturb. Bitte nicht stören. Do not disturb. Bitte nicht stören. Daniel, if you see this in the morning, are you allowed to enter the room? Daniel, wenn du dies am Morgen siehst, darfst du den Raum dann betreten? No. Nein. Would you have the guts to enter? Hättest du den Mut hereinzukommen? Ja, ich könnte sie. Ich weiß nicht. My angel would smack you. Mein Engel würde dir wahrscheinlich eine verpassen. So, listen. Also hört zu. I hope you're having as much fun as we have. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie wir. The kingdom of God is peace, joy, and righteousness in the Holy Spirit. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. So anyhow. Also nochmal. First thing you need to find a quiet place. Als erstes suchst du dir einen stillen Ort. Maybe you have little children at home, and I understand. Vielleicht hast du kleine Kinder zu Hause, das verstehe ich. Here's a prayer you can pray. Du musst so beten, wie du beten kannst. Lord, help me to find this quiet moment with you. Herr, hilf mir, diesen ruhigen Moment mit dir zu finden. Do you know what my wife used to do when our children were very little and I was not at home and it was very hard? Wisst ihr, was meine Frau tat, als unsere Kinder noch sehr klein war und ich war nicht zu Hause und es war sehr schwer? She would sometimes just lock herself into the toilet for 10 minutes. Manchmal hat sie sich einfach 10 Minuten lang in der Toilette eingesperrt. I have spent a lot of time with Jesus on the toilet too. Ich habe auch schon sehr viel Zeit mit Jesus auf der Toilette verbracht. So sometimes the house is full of guests from early morning to late night and I just want to have 10 Jesus minutes. I go to the toilet and lock the door, but it thinks, oh man, he's really got them. Manchmal ist das Haus voller Gäste von früh bis spät und ich will einfach 10 Minuten Jesuszeit und dann gehe ich auf die Toilette und schließe die Tür zu und alle denken, oh Mann, jetzt hat er Durchfall bekommen, aber ich hänge einfach ein bisschen mit Jesus rum. So find a quiet place, it's the first thing. Also findet einen ruhigen Ort, das ist das allererste. You know, wherever the place is. Es ist auch völlig egal, wo dieser Ort ist. Maybe you need to go for a walk. Vielleicht musst du einen Spaziergang machen. Go for a walk and have a Jesus time. Mach einen Spaziergang und hab Jesus Zeit. Find people who love you, who take your children for half an hour to find Jesus time. Finde Menschen, die dich lieben und die eine halbe Stunde lang auf deine Kinder aufpassen, damit du Jesus Zeit haben kannst. If it's a priority, you will find it. Wenn es eine Priorität Priorität ist, wird es gelingen. No, Reinhard, I need my sleep. Nein, Reinhard, ich brauche meinen Schlaf. If I would tell you, wenn ich dir sagen würde, that if you watch my life for 30 days at 3 o'clock in the morning, I guarantee you, I give you 1 million reais, you would get up. Dass ich dir 1 Million real gebe, wenn du 30 Tage lang meine Lives um 3 Uhr morgens anschaust, ich garantiere dir, du würdest aufstehen. For sure you would get up. Natürlich würdest du aufstehen. So if you can get up for a million reais for 30 days, but not for Jesus, what that means is that a million is more important than Jesus. Now you have a problem. Wenn du also für 1 Million real aufstehen kannst, aber nicht für Jesus, dann bedeutet das, dass dir das Geld wichtiger ist als Jesus, und dann hast du ein Problem. I cannot apply this for you. You have to. Ich kann das für euch nicht machen. Ich kann es nicht anwenden. Du musst es anwenden. So the first thing, a quiet place. Also das erste ist ein ruhiger Ort. That means don't turn on your phone. Das bedeutet, schalte dein Telefon nicht ein. Look at your emails. Schau keine E-Mails an. Why is this so important? Und warum ist das so wichtig? I tell you why. Ich sag dir warum. The moment you connect with this natural world, in dem Moment, in dem du dich mit dieser natürlichen Welt verbindest, and I speak from my own experience, und ich spreche aus eigener Erfahrung, I will never forget what the Lord said to me. Ich werde nie vergessen, was der Herr mir sagte. Reinhard, if you can connect with me before you connect with anybody else, the authority, the anointing and the miracles that you walk in will significantly multiply. Reinhard, wenn du mit mir in Verbindung trittst, bevor du dich mit allen anderen verbindest, werden die Autorität, die Salbung und die Wunder, in denen du vorangehst, signifikant mehr werden. And when the Lord said this to me, it was one of the most difficult things for me to do. Und als der Herr das zu mir sagte, war die Umsetzung eines der schwersten Dinge, die ich jemals machen musste. So schwer. Because we are so used to connect with the world around us. Denn wir sind es so gewöhnt, uns mit der Welt um uns herum zu verbinden. But why is this important? Is this a law? Und warum ist das wichtig? Ist es ein Gesetz? No, there's no law. Nein, es gibt kein Gesetz. It's an invitation. Es ist eine Einladung. It's Jesus inviting you to intimacy. Es ist Jesus, der dich zur Intimität einlädt. Not a law. Es ist kein Gesetz. Turn on whatever you want to. You watch whatever you want to. You do whatever you want. Du kannst einschalten, was du willst, und anschauen, was du willst, und kannst machen, was du willst. I'm giving you some golden keys here. Ich gebe dir nur ein paar goldene Schlüssel. Because once you connect with everybody through your phone or through your iPad. Denn wenn du erst einmal mit allen möglichen Leuten über dein Handy oder iPad in Verbindung stehst, in your mind, dann passiert Folgendes. There are 20 things that you have to now do and respond to. In deinem Kopf sind 20 Sachen, die du tun und beantworten musst. And now it's very hard to connect with Jesus when you already connected with 20 other people. Und dann ist es sehr schwer, mit Jesus in Verbindung zu treten, wenn du bereits mit 20 anderen Leuten verbunden bist. So number one, find a quiet place. Also Nummer 1, finde einen ruhigen Ort. That's what Jesus did. Und das tat Jesus auch. Number 2. Nummer 2. Praise him. Lobe ihn. Praise him. Lobe ihn. Don't ask, praise him. Bitte nicht lobe ihn. Do you know, every morning I said this to you. Jeden Morgen sage ich dasselbe. I believe it's Psalm 92. Ich glaube, es ist Psalm 92. It says this. Es sagt, it is a good thing to give thanks to the Lord, to declare his loving kindness in the morning and his faithfulness at night. Es ist gut, dem Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten. I quiet myself. Jeden Morgen bringe ich mich selbst zur Ruhe. Found a quiet, peaceful place. Ich finde einen stillen, friedlichen Ort. Before I touch my Bible, before I do anything. Und bevor ich meine Bibel anfasse oder sonst irgendetwas tue, sage ich, oh Jesus, es ist so gut, dir zu danken. To declare your loving kindness in the morning. Deine liebevolle Güte am Morgen zu verkünden. I declare you are loving and kind. I declare you are perfect. Ich verkünde deine liebevolle Güte. Ich verkünde, du bist perfekt. You are faithful. Du bist treu. And I praise him. Und ich preise ihn. Listen, he is so beautiful. Stop focusing on your problem and focus on him. Hört zu, er ist so wunderbar. Hört auf, euch auf eure Probleme zu konzentrieren und konzentriert euch auf ihn. So, that's the second thing I do. Das ist das zweite, was ich mache. If you speak in tongues, just praise him in tongues. Und wenn du in Zungen sprichst, preise ihn einfach in Zungen. If you don't worry, you have your own language. Und wenn nicht, dann mach dir keine Gedanken, du hast deine eigene Sprache. But do not ask anything. Aber bitte um nichts. Not in the beginning. Nicht am Anfang. Just thank and praise, thank and praise, thank and praise. Danke und lobe einfach, danke und lobe. You know, sometimes I do this and half an hour goes by and I think, Where did that time now go? Manchmal mache ich das und eine halbe Stunde ist auf einmal vorbei und ich denke, wo ist die Zeit geblieben? Then the next thing that you do, that I do, I'm telling you that, you don't have to do it. Und das nächste, was du machst, also was ich mache, du musst das nicht tun. Look at Romans 6 verse 30. Ich gebe mich hin. Very, very powerful scripture. Schaut euch Römer 6 verse 30 an. It says that we surrender, don't surrender your members of your body to sin. Gebt nicht eure Glieder der Sünde hin. As instruments of injustice. Als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Offer yourself to God. Sondern gebt euch selbst Gott hin. Offer the members of your body to God. Gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Instruments of righteousness. Als Werkzeuge der Gerechtigkeit. So after I praise him in my quiet. Nachdem ich ihn in meinem ruhigen Ort gelobt und gelobt habe, I say, Lord, I surrender. Sage ich, Herr, ich gebe mich hin. Every day. Jeden Tag. I surrender. Ich gebe mich hin. This body is yours. Dieser Körper gehört dir. I surrender the members of my body to you. Ich gebe die Glieder meines Leibes dir hin. They are for you to use. Sie dürfen von dir verwendet werden. You can have my mouth, you can speak through my mouth. Du kannst meinen Mund haben und durch meinen Mund sprechen. Look through my eye. Du kannst durch meine Augen gucken. Lord, my members, they are all yours. Herr, alle meine Glieder gehören dir. Today I want to feel what you feel. Ich möchte heute das fühlen, was du fühlst. I surrender. Ich gebe mich hin, ich gebe mich hin, ich gebe mich hin. Fourth thing I do. Das vierte, was ich mache. Is I remember the amazing things he's already done for me. Ich erinnere mich an all die fantastischen Dinge, die er bereits für mich getan hat. I usually do two things. Ich mache meistens zwei Sachen. I remember the finished work of the cross. Ich erinnere mich an das vollbrachte Werk am Kreuz. I also remember what he did for me. Und auch an das, was er für mich getan hat. For instance. Zum Beispiel. Oh, you gave your life for me to see the eternal covenant. That's so beautiful. Oh Herr, du hast dein Leben für mich gegeben, dass ich den ewigen Bund erleben kann. Das ist so herrlich. You reconciled me with the Father. Oh Jesus, you're so amazing. Du hast mich mit dem Vater versöhnt. Oh Jesus, du bist so fantastisch. I remember the work of the cross and I speak this out. Ich erinnere mich an das vollbrachte Werk des Kreuzes und spreche es aus. But I also remember what it did for me. Und auch an das, was er für mich bereits getan hat. Wow, Lord, you provided, you healed, you did this. Oh Herr, du hast mich versorgt, du hast mich geheilt, du hast dies und das getan, du bist so herrlich. David understood this. David hat es verstanden. You know, when David stood in front of the Goliath, wisst ihr, als David vor Goliath stand, everything was discouraging. Einfach alles war entmutigend. Everything. Alles. Who are you, you little shepherd? Wer bist du denn, du kleiner Hirtenjunge? I will go kill you today, said the child. Ich werde dich heute töten und du wirst sterben. Do you know what he did? Wisst ihr, was er tat? He remembered. Erinnert euch. He said. Er sagte. I killed the lion and I killed the bear. Ich habe den Löwen und den Bären getötet. And you're next. Und du bist der Nächste. So he remembered the victory of the past. Also er erinnerte sich an den Sieg in der Vergangenheit. Remember the beautiful things God has done. Erinnere dich an die wunderbaren Dinge, die Gott bereits getan hat. Das mache ich als viertes. I remember and I thank. Ich erinnere mich dran und danke. Erinnern und danken. And number fifth and lastly. Und Nummer fünf als letztes. Then I quiet myself. Ich bringe mich selbst zur Ruhe. I just quiet. Ich werde einfach ganz ruhig. And I just listen and listen to what he has to say to me. Und ich höre ganz einfach zu, was Jesus mir sagt. Reinhard, my mind wanders. Aber Reinhard, meine Gedanken schweifen ab. Of course. Natürlich. You know why? Weißt du warum? Because you're full of wrong thoughts, religion, old covenant thinking. That's normal. Weil du voller falscher Gedanken, Religion und alten Bund bist. Das ist normal. This is a practice. You have to practice and establish a habit. Das ist eine Übung und du musst es üben, bis es eine Gewohnheit ist. You know when my mind wanders? Weißt du, wenn meine Gedanken abschweifen, zum Beispiel, I'm in the middle of this time with my Jesus. Ich bin mitten in meiner Jesuszeit and my mind wanders. Und meine Gedanken treiben ab. Oh my goodness, will we have an EPS? May or not? Oh je, werden wir ein EPS haben? Vielleicht nicht. I take this as a prayer. Ich nehme das als Gebet an. I say, Lord, this is, I'll put this in your hand. Herr, ich lege das in deine Hand. You're so beautiful. Du bist so wundervoll. And I go right back to thanking him and praising him and telling him how beautiful it is. Und dann gehe ich direkt zurück und danke ihm und lobe ihn und sage ihm, wie wunderbar er ist. Oh, my children, I wonder how they're going to be today. Oh, meine Kinder, ich frage mich, wie es ihnen heute ergehen wird. Father, thank you for my children. Vater, danke für meine Kinder. You take so good care. Du kümmerst dich so gut um sie. Oh, du bist so wundervoll. Ich bekomme eine Gänsehaut am ganzen Körper. When my thoughts wander, wenn deine Gedanken abschweißen, I neither rebuke them, dann weise sie nicht zurecht. Lord, I try to find find a way out of this. Oder versuche einen Weg daraus zu bekommen. I let the thoughts just turn into prayer. Lass einfach deine Gedanken zu einem Gebet werden. Oh, this man did this and this against me. Oh, diese Person hat mir dieses oder jenes angetan. So I turn it into prayer. Dann wandle ich es in ein Gebet um. Lord, you're so good. Herr, du bist so gut. Let him experience your goodness. Lass diese Person deine Güte erleben. Tomorrow I'm going to talk about the Lord's prayer. Morgen spreche ich über das Vaterunser. Promise. Versprochen. I'm over. Die Zeit ist vorbei. Love you, Pete. Ich liebe euch, Leute.